Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Jetzt ist das Fernsehen auch da. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer freitags. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin gespannt auf eure Themen. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Bernd. Bernd ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Bernd. Um was geht's? Hallo Domian. Also ich möchte sagen, ich habe dich schon früher viel gehört, schon zu deinen Anfängen noch in der Einsamkeit der Zelle. Mhm. Du bist zu mir gekommen, ich habe deine Themen gehört. In der Einsamkeit der Zelle? Ja. Das heißt, du warst damals im Gefängnis? Ja. Bist es immer noch? Nein, jetzt bin ich es nicht mehr. Mhm. Oder sagen wir, war ich nochmal wieder einmal eingesperrt, aber jetzt bin ich auch wieder frei. Ne? Mhm. Und möchte jetzt auch nicht als freier Mensch leben. Ich möchte mit dir über Knast reden. Mhm. Ich bin das erste Mal mit 15 Jahren eingesperrt worden. Ja. Heute bin ich 39 Jahre alt. Ja. 19 Jahre davon habe ich hinter Gitter verbracht. 19 Jahre? 19 Jahre, ja. 19 Jahre hinter Gitter verbracht, von deinen 39 Jahren. Mhm. Warum? Was waren die Haupt- oder die schwersten Delikte? Ja, angefangen mit kleinen Diebstählen, für die man dann unbestimmte Jugendstrafe vorsaß, weil man mich nicht anders mehr in der Erziehung sein oder sonst wo, wie sagt man so, beeinflussen konnte oder sonst wo, ne? Mhm. Das dann 7 Jahre Jugendstrafe, dann war ich über 20, wurde ich entlassen. Mhm. Da habe ich mit jemandem zusammen einen Geldboden überfallen. Hab nicht die große Beute gemacht, hab auch keinem was getan, aber für die Tat, ist eine Raubtat, habe ich 6 Jahre bekommen. Ja, wie viel Geld habt ihr erbeutet? 24.000 Mark, ja. Geteilt durch 3. Ja. Aber gut, damals einfach, wir waren, mein Freund war auch verhaftet lassen. Und man denkt dann einfach, man ist jung und man ist Anfang 20 und man meint, das ist das Geld und dann so war es nicht. Ne? Was gab es noch für Straftaten? Na, dann kam außer Haft heraus, aus dem Hafturlaub heraus, habe ich noch eine Bank überfallen. Wie viel? Wie viel hast du bekommen? Also wie viel Geld hast du erbeutet? Ich habe 41.000 Mark erbeutet, aber ich hatte 13.000 Mark, man hat das andere, man ist nur sehr schnell auf die Spur gekommen. Ne? Hm. Und ich muss sagen, das ist auch irgendwo ein Scheidepunkt in meinem Leben gewesen, da sind nochmal 8 Jahre beantragt worden für mich. Mhm. Und ich habe nur 4 bekommen. Ne? Mhm. Und jetzt mag jemand sagen, von außen drum und dran, es geht ja immer die Gerechtigkeit von Urteilen, das wäre nicht gerecht gewesen. Ne? Mhm. Ich muss sagen, dass das in meinem Denken, auch wenn ich mit vielen Dingen mit der Gesellschaft nicht klarkomme. Ne? Mhm. Aber das ist ein anderes Feld. Aber dass es mir ein Denken bewirkt hat, doch irgendwie, naja, festzuhalten zumindest, nicht mehr so zu sein. Ne? Also die Tatsache, dass du eine geringere Strafe bekommen hast, als du eigentlich verdient hättest, hat bei dir für ein Umdenken gesorgt. Ja, zumindest insofern, nie wieder einen Raubüberfall zu begehen, zum Beispiel mein Leben. Nie wieder, wie es eigentlich auch meine Geisteshaltung ist, Menschen zu bedrohen. Und sag mal, dann, wie viele Jahre bist du jetzt aus dem Knast schon raus? Jetzt bin ich seit Februar aus dem Knast raus. Seit Februar erst? Ja, und da war ich aber 11 Monate noch mal eingesperrt davor und da war ich fast 2 Jahre draußen. Ne? Ja, das ist ja noch ganz frisch. Seit Februar erst raus. Mhm. Ist das für dich jetzt eine ganz feste, etwas, was du dir ganz fest vorgenommen hast? Ich komme nie wieder in den Knast. Ich werde nie etwas tun. Ganz genau. Mhm. Nur, ich muss sagen, ich habe jetzt schon wieder Bewährung. Aber es ist nur, das zu erzählen ist zu viel, aber das ist einfach ein Opfer der Krankenkassenreform. Ich habe ein Rezept alles und der Augenarzt hat mir Kontaktlinsen für 480 Mark gemacht. Mhm. Ja, und ich hatte nur so ein Rezept für 295 Mark. Weil ich gegangen bin, hat er mich wegen Diebstahl angezeigt. Und einer wie ich dann, der kriegt dann, dass ich überhaupt Bewährung dafür gekriegt habe. Mhm. Habe ich jetzt nicht so richtig verstanden mit dem Rezept. Na, ich habe sehr starke, sehr schwache Augen, ja. Über 15 Dioptrien. Ja, nee, weswegen hat er dich angezeigt? Das habe ich nicht verstanden. Weil ich die Kontaktlinsen dort mitgenommen habe. Ne? Achso, die Leistung ist nicht so ganz optimal, deswegen muss ich mich ein bisschen anstrengen, dich zu verstehen. Ja. Das geht aber jetzt schon in deine Bewährung rein, dieser Vorfall? Nein, dafür habe ich nochmal Bewährung jetzt gekriegt. Also, ach so, ich verstehe. Ich verstehe. Gerade kürzlich, ne? Mhm. Geht's mir jetzt besser? Etwas besser. Bernd, wie sind denn deine Pläne jetzt für die Zukunft? Ach, Domian, was soll ich sagen? Für einen wie mich, ne? Oder sagen wir, wenn wir das gesamte gesellschaftliche Bild sehen, wie für jeden Menschen ist es schwierig, ne? Mhm. Also Arbeit zu finden, dies und das, gut, ich habe schon im Telemarketing gehabt, zwischendurch hatte 40 Mädchen betreut. Mhm. Also ich meine sozialen Fähigkeiten versuche ich aufrechtzuerhalten, wie ich es in der ganz Knast kann, immer aufrechtzuerhalten habe. Ne? Gut, das ist mir schon völlig klar. Jemand, der 19 Jahre im Knast gesessen hat, insgesamt, dass es dem nicht so einfach gemacht wird in unserer Gesellschaft, auch wenn er wirklich will. Das ist mir klar. Meine Frage zielte so in die Richtung, was du dir wünschst und worauf du hinarbeitest. Ja gut, ich habe Illusionen, ich habe Bücher geschrieben in der Haft. Ne? Mhm. Ich bin kein Unterweger, aber ich bin auch ein Knastpoet. Ne? Was bist du im Knast? Ich war auch ein Knastpoet oder gewesen, ne, die ganzen Jahre über, ne, was ich angesammelt hatte und ich habe ein Theaterstück geschrieben und dies und das. Achso, also ein künstlerisches Talent ist da. Ja, weil gerade in der Einsamkeit der Zelle, da schaffst du es dich unwahrscheinlich zu entfalten, also wenn du dich auf dich selbst besinnst und zurückziehen kannst. Aber wenn die heutigen Situationen nach Anschalten siehst, du bist einsam und kannst mit deiner Einsamkeit nicht allein sein, weil vielleicht sind noch fünf mit auf der Zelle, zur heutigen Zeit der Überbelegung. Ja. Seit Februar erst wieder draußen, das ist ja wie gesagt noch keine lange Zeit. Wie lebst du im Moment? Wie und wo lebst du? Ja, ich muss sagen, ich lebe in einer Wohnung, in der ich von Räumung bedroht bin, jetzt am 18. Ne? Mhm. Ich habe aber eine neue Wohnung. Mhm. Also die Wohnung ist in Aussicht. Mhm. Und von was lebst du im Moment? Von Gelegenheitsarbeiten. Mhm. Wovon ich auf keinen Fall leben möchte, ist vom Sozialamt. Mhm. Ja, was ist denn jetzt so dein Ziel? Wie möchtest du dein Geld verdienen? Natürlich am liebsten mit Büchern schreiben oder mit Theaterstücken. Das wird sofort sicherlich nicht gehen, dass du davon leben kannst. Das kannst du erstmal nebenher laufen lassen. Ist ja auch eine tolle Sache, wenn du da Talent und Spaß dran hast. Was möchtest du angehen? Hast du was Solides auch gelernt, außer Theaterstücken schreiben? Hast du einen Beruf gelernt irgendwann mal? Oder im Knast eine Ausbildung gemacht? Nein, ich habe mich im Knast die ganzen Jahre über kontinuierlich selbst weitergebildet. Ne? Mhm. Mit allem, was ich kriegen konnte, aber im Beruf in dem Sinn habe ich nicht gelernt. Mhm. Ne? Also sind es Gelegenheitsarbeiten, erstmal Jobs, die kriegt man ja auch, wenn man sich anstrengt, glaube ich. Mhm. Aber es ist eine schwere Zeit für dich wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Eine verdammt schwere Zeit, vor allem, wenn man all das hinter sich hat. Hast du ein paar Freunde, die dich so ein bisschen unterstützen? Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Ich habe jetzt wieder eine sehr liebe Frau kennengelernt gehabt, was gelassen wurde. Mhm. Gut, wir haben nicht zusammengepasst, haben wir festgestellt. Aber wenn du so lange entwurzelt bist von dieser Gesellschaft, dass du ein normales soziales Verhältnis hast zu Leuten oder zu Menschen, ne? Ich kann nur immer wieder an meine Mutter denken und meiner Mutter danken, dass sie für mich da war, die 19 Jahre. Mhm. Und dass ich Familie habe und dass, also wenn du dann rauskommst und bist vollkommen entwurzelt, ich habe immer wieder Menschen, bei denen ich einen Anfang machen konnte, die sagen, hier ist auch für dich ein Platz, ne? Mhm, glaube ich. Ja, lebt deine Mutter noch? Ja. Ja, und sie hat jetzt auch Kontakt und sie hilft dir auch. Ja. Ja. Das ist ganz wichtig. Ich glaube auch, wenn man da niemanden hat, dann ist man völlig, völlig in der Luft. Nur unser Thema, ich wollte mit dir eigentlich so über Knast sprechen, über Verhaltensveränderungen und so weiter und so, ne? Dazu werden wir ja wohl nicht mehr kommen, aber ich möchte eins noch sagen. Ich habe nicht verstanden. Über was im Knast wolltest du mit mir reden? Über allgemein den Sinn von Strafe, die Strafe auf den Menschen, wie sie projiziert wird und so weiter, ne? Ja, das können wir ja durchaus noch kurz besprechen. Die Strafen, die du bekommen hast, meinst du, dass das richtig war, dass du die so bekommen hast? Nein, als junger Mensch nicht. Mhm. Aber was man damals gemacht hat mit dieser unbestimmten Jugendstrafe, diese Gummistrafe, ne? Mhm. Man hat mich einfach in ein Loch geschmissen und hat mich als 15-Jährigen allein gelassen. Mhm. Was hätte man tun müssen, deiner Auffassung nach, mit dir? Man hätte mich viel mehr versuchen müssen zu motivieren. Mhm. Weil ich war selber auch verbohrt, verstarrt in dem Sinne. Ne? Und ich musste sagen, mein Leben hat sich letztlich geändert. Ne? Mhm. Hast du für dich eine Erklärung, warum du damals so auf die schiefe Bahn geraten bist? Ja, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Es macht ganz simpel und einfach klingen. Ne? Herr Domian, wenn du aufwächst mit einer Brille von 15 Dioptrien, das nicht alleine, es kommen noch andere, das kleinbürgerlichste Milieu und so weiter. Du wirst gehänselt und gemacht und getan an dir. Ne? Mhm. Als ich diese Brille abgelegt hatte, ne? Diese Gelegenheit hatte ich gehabt, als ich Anfang 20 war, aber nach dem Raubüberfall. Ne? Ja. Die Welt war anders zu mir. Ich war ein neuer Mensch. Ich hatte eine Akzeptanz, man hat mich akzeptiert. Ja. Du warst wahrscheinlich der absolute Außenseiter früher, ne? Ja. Und, ich musste immer auffallen, ich musste immer besser sein. Ich bin mit einem rohen Knochen über den Schulhof gerannt. Mhm. Und alles, wenn ich das so aus heutiger Sicht so sehe, ne? Mhm. Natürlich kann ich nicht sagen, meine Brille ist schuld. Aber du hast sehr viel Demütigung hinnehmen müssen. Ne? Ja. Sehr viel. So, die Zeit ist jetzt vorbei. Und du hast gebüßt dafür. Und es ist auch noch etwas passiert in unserem Strafsystem. Du hast eine mildere Strafe bekommen als eigentlich nötig. Und du hast etwas draus gemacht. Du hast die Chance genutzt. Und vor allen Dingen jetzt den Entschluss gefasst, ich will da nie wieder rein. Ich will mein Leben richtig leben. Vielleicht sogar meine künstlerische Ader ausleben, die du hast. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Und da wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen alles Gute. Ich finde aber auch, dass du parallel irgendwie so ein bisschen Unterstützung brauchst, der dir jetzt kontinuierlich so ein bisschen unter die Arme greift. Hast du da jemanden außer deiner Familie? Ja, ich habe ja noch Führungsaufsicht. Wenn man so lange gesessen hat, braucht man Führungsaufsichtshelfer. Ne? Mhm. Nur das Problem ist immer, ich habe einen Menschen, mit dem ich sehr gut klarkomme, also kann ich nichts gegen, ich war sogar einer seiner ersten Probanden mit 15, ne? Mhm. Hat man mir Bewährung gegeben. Ne? Mhm. Aber letztlich, du wirst zur Akte, ne? Mhm. Du wirst zu dem Stück Papier, das jeder ziehen kann, das werde ich wissen. Und letztlich musst du es selbst machen. Ne? Letztendlich musst du dich selbst mit eigenem Shop herausziehen aus allem. Aber ich bin guter Dinge, du machst einen guten Eindruck. Und hast sicher auch schon eine ganze Menge aus dir gemacht, indem du dich so viel mit Dingen beschäftigt hast, weitergebildet hast und so weiter. Lieber Bernd, es hat mich gefreut, mit dir geredet zu haben. Ja, nur Domian, eins möchte ich doch einmal noch anführen. Bitte, ne? Über die negativen Folgen von Hass, ne? Mhm. Die ganzen Abdreher und alles, was ist, also die psychisch Gestressten und die auch klar in unserer Gesellschaft in Berufen sind, aber wenn du in der Zelle sitzt, ne? Mhm. Die psychischen Spannungen, die pausenlos ins Leere laufen, für die du kein Ventil findest, ne? Mhm. Und wenn solche Leute ausrasten und abdrehen oder auch später, ich bin stresskrank, möchte ich von mir sagen. Ne? Mhm. Ich bin absolut stresskrank, dass die Situation, dass ich denke, das Herz springt mir zum Hals aus. Mhm. Und das ist letztlich, was der moderne Knast bewirkt. Ne? Mhm. Und er ist nicht mehr der auf den Körper geht, ne? Wie er früher war, er geht ganz allein auf die Seele. Ne? Ja, verstehe. Aber du bist draußen, Gott sei Dank, jetzt. Mhm. Und ich möchte auch noch alle Knackis grüßen, und besonders die am tiefsten sitzen in den Takten und überall. Ne? Ja, das mache ich auch. Ich schließe mich an. Lieber Bernd, alles Gute. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111. Das ist meine heiße Nummer hier im Studio. Kostenfrei für euch. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Jessica ist jetzt hier. 20 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Und Jessica hat auch noch einen Björn neben sich sitzen, der ist 20 Jahre, auch 20 Jahre alt. Ja, genau. Aber jetzt reden wir beide erstmal, um was geht's? Es geht darum, wir haben jetzt seit neuestem einen Computer. Mhm. Da gibt's da halt solche Chaträume. Wir, das heißt ihr beide, Björn und du? Ja. Ja, ihr wohnt zusammen? Ja. Ja. Dann gibt's da so verschiedene Chaträume, da sind wir dann einfach mal reingegangen. Mhm. Und haben einfach mal so ein bisschen gestöbert. Mhm. Da sind wir dann auf einen Chatraum getroffen, der heißt Paar sucht Paar. Wie heißt der? Paar sucht Paar. Paar sucht Paar. Ja. Ja. Sind wir dann reingegangen. Ja. Dann unterhält man sich mit den ganzen Leuten, die dann da online sind. Mhm. Und dann hat uns ein Paar angeschrieben, das bei uns aus der Nähe kommt. Und die schon, ich sag mal, Swinger-Erfahrung hatten. Mhm. So, damit haben wir ja eigentlich noch nie was zu tun gehabt. Mhm. Jetzt war es so, dass man sich halt näher unterhalten hat und alles, ja, und die dann gefragt hatten, ob wir nicht mal Lust hatten, uns mit denen zu treffen. Mhm. Zum Beispiel, was weiß ich, im Swingerclub oder einfach mal zu privat nach Hause. Mhm. Jo, jetzt bin ich natürlich, das Problem ist bei mir, irgendwo kann ich das nicht. Zum Beispiel sehen, wie mein Freund mit einer anderen schläft, mhm, wenn ich selber dabei bin. Also es ist noch nicht dazu gekommen. Im Moment steht nur der Vorschlag im Raum, das zu machen, sich zu treffen. Ja. Ja. Mhm. Nur ich kann mich nicht dazu überwinden irgendwie. Mhm. Also er hatte von mir noch nie eine Freundin, also ich bin seine erste, mit der er geschlafen hat. Mhm. Und ja. Er möchte es gerne? Was heißt gerne? Ich würde es gerne ausprobieren, ja. Ja, aber bei dir ist die Stimmung, du hast dieses Experiment mitgemacht und bist in diesen Chatraum gegangen, Paar sucht Paar, und da hat man sich unterhalten. Habt ihr euch da in diesem Chatraum auch erotisch schon unterhalten? War das auch so ein Sextalk quasi schon? Sextalk nicht. Das nicht. Nee, man verschickt halt zum Beispiel Fotos, wie man halt aussieht. Ja. Aber Sextalk so in dem das Sinne nicht. Also man hat schon gefragt, was hat man für Vorlieben oder so. Klar, also so weit denn schon. Ja, aber nicht so extrem jetzt. So, jetzt ist die Sache ein bisschen heiß geworden, man will sich treffen und du sagst aber für dich, klar, nein, ist nicht mein Ding. Ich möchte es nicht. Und bist in dem Konflikt, weil dein Freund vielleicht das ganz gerne ausprobieren würde wollen. Ja, mein Konflikt ist, ich kann es irgendwo nicht sehen, dass er mit einer anderen kriegt. Mhm, vielleicht ist es reizvoll, einfach mal mit einem Paar zusammen irgendwo, also jeder für sich aber. Das wollte ich gerade vorschlagen. Wenn aber ein Paar, ja, aber das meiste ist dann, die meisten wollen einfach Partner tauschen. Mhm. Die meisten sagen dann auch, es läuft darauf hinaus. Habt ihr das denn schon mit dem anderen Paar so besprochen, wie es denn dann ablaufen sollte oder ist noch alles offen? Also für die ist einfach nur Partnertausch. Partnertausch ist klar. Jetzt gib mir mal deinen Freund, den Björn. Ja, wir reden gleich weiter, Jessica. Ja. Morgen. Ja, moin, Björn. Wie lange seid ihr beiden eigentlich schon zusammen? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Du bist ja auch 20, habe ich gerade gesagt. Dieses andere Pärchen, wie alt sind die eigentlich? Lass mich jetzt nicht lügen. Anfang 30, Mitte 30. Ach so, also schon ein bisschen erfahrener. Ja, genau. Ja. Wir verkehren auch regelmäßig im Zwingerplatz. Ja. Dir würde das nicht so viel ausmachen, wenn du zugucken müsstest, wie Jessica mit dem anderen Typ dann Sex hat? Was heißt ausmachen? Also mich würde schon reizen. Ja, dich würde sogar reizen. Also jetzt, ja. Also schwer zu sagen. Also klar gesagt, du würdest dich auf das Experiment einlassen. Ja. Ja. Jetzt ist das natürlich wirklich ein schwieriger Fall, ne? Jessica... Eigentlich ja nicht, weil sie das nicht möchte, weil es dann doch auf diesen Partnertausch hinausläuft. Also ich sag mal so, im Endeffekt, wenn sie es nachher nicht möchte oder so, bin ich der Letzte, der sagt, Ja klar, du kannst ja nicht drängeln. Aber nein, ich meine, wenn eine gewisse Neugierde ist ja bei Jessica auch da, das habe ich ja gerade gehört, und bei dir ist sie sowieso da. Vielleicht könntet ihr wirklich von vornherein eine Übereinkunft treffen mit dem anderen Paar. Okay, wir treffen uns. Wir können ja auch gemeinsam in einem Zimmer, von mir aus auch in einem Bett, Sex haben, aber wir machen keinen Partnertausch. Und wenn das Pärchen sich darauf einlässt, wird es doch okay. Ja, sicher, klar. Ne? Also, für mich auf jeden Fall. Und das wäre für dich auch erstmal okay, das dann so zu machen. Ja, sicher. Ja? Wenn das erste Schritt. Ja, das ist quasi eigentlich der erste Schritt, wo sich jeder dran gewöhnen kann. Genau. Und dann vielleicht ist dann der Reiz da, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen. Oder man ist ganz sicher, nee, das ist nicht mein Ding, ich möchte das nicht mehr machen. Das wäre noch natürlich noch was anderes. Ich meine, das ist ja auch schon eine krasse Erfahrung, dass man da mit einem wildfremden Pärchen in einem Bett liegt und quasi nebeneinander Sex hat, ne? Ja, das ist ja gerade der Kick da dran, ne? Das ist der Kick, ja. Das habe ich schon so verstanden, ja. Gib mir mal die Jessica nochmal. Ja, John. Was, ich geb's für dir. Ja. Ja. Also Jessica, hast du mitgehört? Ja, klar. Nee, das wäre doch nur wirklich die Lösung, dass ihr, da du neugierig bist, dass ihr ganz klar mit dem Pärchen sagt, mit dem Pärchen vereinbart, kein Partnertausch, nur Sex nebeneinander. Da bleibt eine kleine Fuge von 10 Zentimetern zwischen uns und mehr läuft nicht. Und wenn die das mitmachen, ist okay, und wenn nicht, dann sucht ihr euch mal ein anderes, wenn ihr da so scharf drauf seid, das mal zu machen. Ja, es geht nicht darum, dass wir unbedingt scharf drauf sind, sondern es geht darum, dass sie auch sehr sympathisch waren. Mhm. Obwohl sie jetzt Partner doch wollen. Aber ich denke, dann muss auch Sympathien dazu spielen. Genau, ihr müsst ja gar nicht gleich das erste Mal in die Kiste gehen. Ihr könnt ja mal was unternehmen erst zusammen. Die ganze würden wir auch gerne, aber die sind echt so heftig drauf. Die sind sexmäßig drauf, ne? Ja, also ich glaube, die denken ja nichts anderes. Ja, Entschuldige, aber es ist wirklich manchmal so. Also ja. Die sind echt heftig drauf. Aber jetzt ohne ganz im Ernst, vielleicht sind die auch wirklich etwas zu alt für euch. Nicht, weil sie etwas älter sind, sondern weil die schon viel mehr Erfahrung haben und ganz andere Dinge. Vielleicht wäre es wirklich besser, ein gleichaltriges Pärchen zu suchen. Die ganze Aktion, ist die eigentlich mehr angestoßen von Björn? Oder habt ihr das wirklich zu zweit ausgeheckt? Auch mit dem Chatroom und sowas. Nein, wir sind einfach, wir haben Rechner halt einen Computer neu bekommen, so, dann gibt's ja Internet und dann reingegangen und haben uns einfach gedacht, guckst du mal, da gibt's ja Herzklopfen, Herzflimmern, all solche Sachen. Und schwuppdiwupp wart ihr in so einem bösen Paar-Chat, wo es dann um Das heißt bösen, wir haben gesagt, einfach nur mal ein bisschen reinschnüffeln. Verstehe. Dass uns gleich sowas überfällt, ja, davon haben wir ja gar nicht getroffen. Ist denn so euer Sex, wenn ihr beide alleine seid, ist das okay? Also ich kann mich nicht beschweren. Wie gesagt, also bei uns im Bett läuft es klasse. Also ja. Wir haben keine Probleme. Also, versucht mal eine Übereinkunft mit dem Pärchen zu finden. Hm. Wenn es nicht klappt, dann sucht euch ein anderes Pärchen, vielleicht ein jüngeres, die auch eher noch experimentieren, so wie ihr drauf seid. Hm. Finde ich vielleicht die bessere Lösung auch. Denke ich auch mal. Mhm. Aber schön, mit dir darüber gesprochen zu haben. Ja, ich fand's auch nett. Ich wollte einfach sagen, deine Sendung ist einfach super. Wir gucken die und hören die jeden Abend, wenn wir können. Ja. Wie ein Autogramm, wäre das noch möglich? Ja, das wäre möglich. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Ja. Und alle anderen bitte am Tage hier diese Nummer anrufen, die 0800 567 8111. Ich weiß ja nicht, wenn wir vielleicht mal unsere Erfahrungen gemacht haben, können wir ja dich nochmal anrufen. Sehr gerne. Ja? Sehr gerne, bin ich gespannt drauf, ja. Ja, gut. Ihr beiden, alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Stefan, 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Stefan. Ja, und zwar habe ich folgendes Problem. Meine Freundin sitzt, also ich bin jetzt im Badezimmer, meine Freundin ist in der Küche. Ja. Ich habe gerade, wollte ich mit ihr eigentlich alleine sprechen. Ja. Weil meine Freundin, die ist in der sechsten Woche schwanger. Ja. Und die hat mir das vor kurzem gesagt. Und ich weiß nicht, die Verantwortung, die ist viel zu groß. Für mich finde ich jetzt, dass ich jetzt hier mit der Situation so klarkomme. Ich weiß noch nicht, ob wir das auch schaffen mit dem Geld und alles drum und dran. Lebt ihr zusammen schon? Ja, wir leben zusammen. Mhm. Das ist ja jetzt auch schon so knapp mit dem Geld, mit der Wohnung ist ja alles teuer und ist alles so schwer. Und eigentlich wollte ich ja allein darüber sprechen, aber in dem Moment kam die rein, hat das wohl mitgekriegt, wie ich mit ihren Kollegen da telefoniert hat. Mhm. Und dann war sie total aufgebracht und jetzt haben wir auch voll den Streit, weil sie jetzt kommt hier, du willst das Kind nicht. Und ich meine, ich will sie deswegen nicht verlieren oder so, ich liebe es, aber mit dem Kind ist es ja eine zu große Verantwortung für mich. Jetzt auch in den jungen Jahren. Wir sind 20, sie ist 19, das ist noch alles viel zu... Wie lange seid ihr beiden denn schon ein Paar? Wie da, also zusammen. Ein Paar, ja. Ja, wir sind 3 Jahre sind wir schon. 3 Jahre schon zusammen. 3 Jahre. Mhm. Jetzt kriege ich keinen Hinweis aus meiner Regie, Stefan, dass Miriam auch am Telefon ist. Ja, die ist in der Küche, ich bin im Badezimmer. Das ist ja lustig. Der eine im Badezimmer, die eine in der Küche. Hallo Miriam, 19 Jahre alt. Genau. Ich grüße dich. Hallo. Jetzt bist du wahrscheinlich sehr sauer auf deinen Freund Stefan, oder? Es geht. Ich bin das erstmal ziemlich krass. Ich weiß, also ich bin so ein Mensch, ich möchte da erstmal alleine mit klarkommen, alleine mit ihm drüber reden. Und ich habe das Gefühl, Stefan diskutiert das mit allen anderen aus. Auch wie zum Beispiel ruft er dich jetzt an, ja? Mhm. Und ich denke, in erster Linie liegt das Thema ja bei uns beiden. Da bin ich eigentlich nur sauer drauf. Mhm. Also ich denke, kann man ja auch verstehen. Ne? Mhm. Klar, kann man verstehen. Man kann's klar kann ich das sehr gut verstehen. Andererseits zeigt das, wie unsicher er auch ist und er auch erstmal sich vielleicht mit anderen Leuten bereden möchte. Mhm. Aber wir haben jetzt die Chance, eben quasi zu dritt auch darüber zu reden. Ja. Das Hauptargument, was Stefan gerade gebracht hat, du hast es ja gehört, ist, dass er sagt, wir sind zu jung dafür und wir haben eigentlich auch zu wenig Geld. Was sagst du zu dem Argument? Also bin ich ganz anderer Meinung. Ich bin demnächst im Examenstress. Ich habe meine Ausbildung als Krankenpflegerin fast beendet, sage ich da mal. Also im Oktober werde ich sie dann voraussichtlich beendet haben. Mhm. Und es geht jetzt mit dem Geld. Und ich sage mir, ein Kind kriegt man immer groß. Ja. Unsere beide Schulkids. Und ich bin eigentlich total darüber enttäuscht, wie er reagiert hat. Mhm. Gut, wir haben da auch nie zuvor so groß drüber gesprochen. Mhm. Aber für mich steht fest, ich werde das Kind behalten. Mhm. Stefan. Ja. Ja, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, wenn du, ich sag jetzt auch gezielt, spreche ich dich an, Stefan, wenn du kein Kind haben wolltest, warum hast du nicht für die ordentliche Verhütung gesorgt? Ja, eigentlich, ja, das stimmt schon, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade in der Küche, sie hat gesagt, ja, das stört wohl mit dem Punkt, ich gehe mal wieder raus. Ja. Ja, weil, ich weiß nicht, das ist so, ja, man, ich habe mir auch nicht mehr, ich sag mal, eigentlich mehr verantwortungslos gehandelt. Weil wenn man mal darüber nachdenkt, ich will das Kind ja, na, kann ich jetzt nicht, ja eigentlich will das Kind ja nicht. Und ich weiß nicht, eigentlich hätte ich ja wirklich verhüten sollen oder so. Du hast es ganz, ganz bewusst in Kauf genommen, wird schon gut gehen nach dem Motto, oder Miriam kümmert sich darum. Ja, das hat in letzter Zeit beide leistet, damit muss ich ehrlich sagen. Mhm, ja. Aber ich stehe dazu, im Gegensatz zu Stefan. So. Wenn man nicht anders kann. Ich meine, ich werde jetzt bestimmt, deswegen jetzt nicht verlassen oder so. Mhm. Aber es ist trotzdem, ich weiß nicht. Also die Aussage, Stefan, von Miriam ist ja ganz klar. Ich bin jetzt schwanger und ich möchte das Kind haben. Ja. Und irgendwie werden wir das Kind schon durchkriegen. Ich habe sogar meine Ausbildung bald beendet, was ja auch schon mal sehr wichtig ist für Miriam. Liebst du Miriam, Stefan? Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Nur ich weiß jetzt auch nicht, wenn das Kind jetzt, also wie ich mich dann verhalten soll jetzt oder wie das jetzt mit uns weitergeht. Ich meine, ich wollte ja eigentlich mit dir alleine sprechen oder so und jetzt ist auf jeden Fall ein Knacks drin. Ich weiß nicht, ob das dann auch mit uns gut geht oder so, weil... Naja, aber ich glaube, es ist doch kein Knacks darin bei euch deshalb drin, weil wir jetzt hier diese Dreierschaltung haben. Es ist doch schon mal ganz gut, dass ein paar Sachen ausgesprochen worden sind. Ey, weißt du, lass mich doch mal einfach festhalten. Du sagst, Stefan, dass du deine Freundin Miriam sehr gerne hast, sehr lieb hast. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da gibt es gar nichts zu deuteln an. Jetzt ist natürlich verständlich, dass du als junger Mann ein bisschen von Socken bist oder aus der Schiene geworfen bist, nachdem du diese Nachricht bekommen hast, dass sie schwanger ist. Aber dann muss man sich halt ein bisschen hinsetzen. Und du bist ein immerhin auch erwachsener junger Mann, der gut mit seiner Freundin hat schlafen können und Spaß am Sex hatte. Mhm. So, ne? Und jetzt muss dieser junge Mann, der Spaß am Sex hatte, auch die Verantwortung dafür tragen. Und es ist immerhin euer Kind. Und es ist ein Kind der Liebe. Ihr seid ja ein liebendes Paar. Ja. Das finde ich doch alles ganz wichtig. Möchtest du denn, dass Miriam abtreibt? Ja, eigentlich, ich weiß nicht. Ich meine, wenn ich so überlege, ist es ja auch mein Kind. Eben. Aber ich weiß nicht, im Moment, ich meine, was heißt recht? Das ist jetzt auch wieder, eigentlich wäre es mir schon lieber, wenn sie es abtreiben würde. Ja. Aber ich weiß nicht, weil es ja... Alles, ich weiß nicht, gut, man kann es vielleicht schaffen, aber es ist wirklich so, dass ich im Moment, ich kann das nicht oft genug sagen, ich habe viel zu viel Angst davor. Gut, irgendwann ist man zwar so weit, aber mit 20 Jahren. Aber Angst ist dafür da, dass man die besiegt. Und wenn man das gemeinsam will und fest entschlossen ist, kann man das absolut hinbekommen. Ja. Ihr werdet nicht das erste junge Paar, die in dem Alter ein Kind aufziehen. Ja. Was machst du eigentlich beruflich? Ja, ich habe mein Abitur leider letztes Jahr nicht geschafft und das ist es ja gerade auch. Ich bin jetzt noch auf Arbeitssuche, immer so hier zwischen 630 Mark Job, immer am Suchen mit der Arbeit und ist auch nicht so. Mhm. Ist auch immer schwer. Mhm. Und sie sagt ja auch schon zu mir immer, hier, mach mal, such dir mal was Vernünftiges und hier, weiß ja auch immer nur so, also ist ja auch nicht viel Geld, was ich dann da reinbringe mit der Wohnung. Ist natürlich verständlich, dann, dass du sagst, in meine Lebensplanung passt das jetzt nicht so rein. Ja. Aber in deine Lebensplanung hat hineingepasst, dass du nicht verhütest. Ja. Ja, aber auch später. Ich möchte dem Kind ja auch, weiß nicht, was bieten oder so. Mhm. Ich will jetzt nicht hier nur meinem Kind dann später irgendwann sagen, nee, pass auf hier, wir haben nicht so viel Geld oder wir können hier das und das können wir uns nicht erlauben. Aber oder Stefan, vielleicht... Ich möchte auch meinem Kind zeigen. Klar, aber vielleicht sind die ersten Jahre jetzt einfach nur mager. Ja, gut. Und in 5, 6 Jahren sieht die Welt anders aus und dann kannst du deinem Kind auch was bieten. Ja. Miriam, der Stefan also hat gerade... Ich sehe das alles, ich habe das ja jetzt mit angehört. Ja. Klar sind die Argumente auch, das nehme ich auch so hin, wie er das sagt, aber ich denke mal, ich alleine muss das mit meinem Gewissen vereinbaren, ob ich eine Abtreibung machen kann oder nicht. Und ich würde damit nicht klarkommen, wenn ich mein Kind abtreiben lasse. Das ist schon mal ganz wichtig. Das ist völlig indiskutabel für dich, ne? Ich sehe das wirklich optimistisch. Mein Gott, es geht, es klappt so auch. Wir wohnen zusammen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir noch bei einem Elternhaus leben. Wir leben schon mal zusammen. Mhm. Und ich denke, ich sehe da eigentlich keine Probleme drin. Ich bin nur wahnsinnig enttäuscht. Ja, ihr lebt zusammen. Ihr habt eine intakte Liebesbeziehung. Ja. Ne? Ja. Das ist ja alles schon mal, das ist schon die halbe oder fast die ganze Miete. Ja. Jetzt kannst du natürlich auch verstehen, Stefan, dass das Miriam ziemlich runterzieht. Ne? Ja, natürlich. Das meine ich ja mit dem Knacks, was ich gerade gesagt habe. Und für das Kind jetzt behalten oder behalten werden wir es ja dann wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber dann, wie es so weitergeht, ich glaube, dann bestimmt auch hier. Nein, also ich will immer sagen, ich glaube, dass dir kein Mensch übel nimmt. Ja. Auch Miriam letztendlich nicht auf Dauer. Dass du jetzt im ersten Moment wirklich durch den Wind bist. Ja. Und du hast eine andere Lebensplanung gehabt und damit muss man sich auch erstmal arrangieren. Ja. Ich glaube nicht, dass dir auf viele Jahre hinaus Miriam oder andere Leute übel nehmen, dass du gesagt hast, ich will es eigentlich abtreiben. Mhm. Spätestens wenn du den Kleinen oder die Kleine im Arm hältst, wirst du nie wieder diesen Gedanken denken. Ja. Ich fände es ganz wichtig, dass ihr beide, das ist vielleicht so ein Anfang gewesen jetzt hier, unser Dreiergespräch, dass ihr doch zu einer professionellen Beratung geht, zu dritt. Ja. Also zu zweit. Ja. Eigentlich nur für zu dritt. Zu zweit. Dass euch ein Psychologe so ein bisschen halt auch zueinander bringt und das ein bisschen moderiert. Was geht man denn da jetzt so? Familie oder gibt es Eheberatung oder ich bin bereit dazu, wirklich. Ja, das fände ich wirklich auch sehr wichtig und macht das ganz schnell. Ja. Und wir, das heißt mein Psychologe, der Johannes, wird euch gleich eine entsprechende Adresse in eure Umgebung geben. Mhm. Sollen wir es so machen? Ja, dann legt ihr bitte auf und wir rufen gleich zurück. Das heißt, Johannes ruft euch an und versorgt euch mit den Adressen. Ja. Dankeschön, Domian. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 1:29:50 Sekunden. Kleine Pause. 35, 37 Sekunden hier auf Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Lea ist da und Lea ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Lea, was ist dein Thema? Mein Thema ist eigentlich noch passend zu gestern, die Einsamkeit. Die Einsamkeit. Ja, also ich bin sehr einsam und zwar kann ich kurz erklären, weshalb. Also ich habe eine Angsterkrankung bzw. eine Panikerkrankung. Ich denke, es haben schon einige Leute angerufen bei dir. Also ich denke, man weiß, um was es da geht. Und diese Angsterkrankung ist halt bei mir so stark ausgeprägt, dass ich halt seit einem Jahr so gut wie mein Haus, was heißt mein Haus, mein eines Zimmer hier nicht mehr verlassen habe. Seit einem Jahr? Wenn man jetzt mal davon absieht, dass ich vor die Türe gehe und so ein paar Meter jetzt mal den Gehweg auf und ab, dass ich ein bisschen frische Luft und so bekomme. Mhm. Aber sagen wir mal, jetzt weg gewesen von meiner Wohnung. So. Warum ist das so? Warum traust du dich nicht weiter von der Wohnung wegzugehen? Also dazu muss ich ausholen, die Angsterkrankung, die habe ich schon länger, also die habe ich eigentlich seit ich 17 bin und die war mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Ich hatte mal Phasen, da fiel es mir sehr schwer rauszugehen, aber ich konnte dann trotzdem noch rausgehen, aber es war sehr anstrengend für mich. Was die Angst bei mir ist, ich kann es nicht genau definieren. Ich habe eine wahnsinnige Angst, ohnmächtig zu werden, umzukippen, keine Luft mehr zu bekommen. Bezieht sich das darauf, immer wenn du mit Menschen zusammen bist? Nein, überhaupt nicht. Das könnte, also bei mir liegt es an Menschen nicht. Nee, also ich bin eigentlich sehr kommunikativ. Momentan geht es natürlich nicht gerne auf Menschen mit Menschen zu tun. Überhaupt nicht. Es ist auch nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt Angst irgendwie vor. Es gibt ja Leute, die haben Angst vor dem Freien, dass da nichts ist. Das ist bei mir auch nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich brauche immer das Gefühl zu wissen, ich bin schnell wieder daheim. Also es ist die Angst, einfach im Freien ohnmächtig zu werden. Ganz schlicht ausgedrückt. Teilweise ohnmächtig zu werden und manchmal ist es einfach auch eine ganz undefinierbare Angst, dass ich jetzt gar nicht genau sagen kann. Ich weiß es ja logisch. Lass mich trotzdem noch einen Schritt weiter fragen. Warum meinst du, Angst zu haben, dass du eventuell draußen ohnmächtig wirst? Weiß ich nicht. Das ist auch das, was mich ja so wahnsinnig macht, weil es nicht Greifbares ist. Diese Angst ist aber in der Wohnung völlig weg. Sie ist in der Wohnung so gut wie weg. Ich habe halt in der Wohnung manchmal, wenn ich dann merke, mir geht es nicht so gut, wie es einfach jedem Mal nicht so gut geht, steigere ich mich da sehr rein. Also da werde ich wirklich sehr unruhig und panisch, aber da kann ich mich dann wieder einigermaßen beruhigen. Mhm. Ja. Also es ist eigentlich draußen. Ja, jetzt hast du gestern unsere Sendung zum Anlass genommen, hier anzurufen, Thema Einsamkeit. Ein Jahr quasi alleine in der Wohnung, nur mal ein paar Schritte raus vor die Tür. Bist du dann auch ganz alleine in der Wohnung oder bekommst du ab und zu Besuch? Also das Schlimme an sich für mich ist momentan auch, ich habe damals vor einem Jahr habe ich ein bisschen Pech gehabt beim Wohnungswechsel. Ich war in der WG, wollte in eine schöne Wohnung einziehen, habe die dann nicht bekommen und bin jetzt praktisch notfallmäßig untergekommen. Und zwar ist das halt einfach in einem Keller, ganz einfach ein Zimmer mit, also wo halt alles in einem Zimmer ist, außer Bad, dunkel im Keller, also nicht gerade förderlich momentan für meine Stimmung. Ich kann aber mir nichts anderes suchen, weil ich komme ja nicht aus dem Haus momentan. Und aber die Frage war, ob du in dieser nicht schönen Wohnung, wie du sie jetzt beschrieben hast. Ja, ich habe eine Bezugsperson, die gelegentlich bei mir vorbeikommt. Das ist das Schlimme eigentlich, das ist mein Ex-Freund. Das Schlimme sage ich dazu, weil ich bin heilfroh, dass ich ihn habe. Ich könnte mein Leben momentan nicht schaffen alleine. Also es gibt keine Freundin, auch keine Eltern, die ich zu hatte zwei sehr gute Freundinnen. Die eine ist jetzt durch einen Studienwechsel ans andere Ende von Deutschland gezogen und die andere ist Anfang des Jahres nach Amerika ausgewandert zu ihrem Freund. Und deine Eltern? Mit denen habe ich keinen Kontakt, weil ich ausgezogen bin. Bist du denn selbst, also bevor du jetzt so sehr erkrankt bist und dich zurückgezogen hast in deine Wohnung, auch Studentin gewesen? Nee, ich habe mittlere Reife gemacht, habe dann Ausbildung zur Krankenschwester angefangen, habe die dann aber abbrechen müssen, weil das da mit der Angst schon sehr hoch kam. Dann habe ich eine Ausbildung zur Erzieherin angefangen, habe die auch schulisch beendet, was ich mich heute noch frage, wie das ging mit der Angst. Aber da ging es irgendwie einigermaßen und habe das aber nicht zu Ende machen können, weil ich im Anerkennungspraktikum dann wieder so... Jetzt ein Jahr gar nichts und ganz zurückgezogen gelebt. Von was lebst du? Momentan leider von Sozialhilfe. Das Problem ist, ich möchte, also muss ich kurz erklären, mit meinen Eltern eigentlich nichts zu tun haben, weil ich denke, dass unter anderem meine Angstsymptomatik auch daher kommt. hatte einfach eine sehr schlechte Kindheit, also ein übles Scheidungsdrama von meinen Eltern, aber ich möchte jetzt nicht so auf Mitleid machen, armes Scheidungskind, so ist es nicht gemeint, aber es lief einiges schief. Und ich habe so über die Jahre immer wieder mal versucht, Kontakt aufzunehmen, weil man denkt ja dann doch, es sind die Eltern und so, aber ich merke jedes Mal, dass es mir schlechter geht. Ja. Und du willst die Eltern auch nicht anzapfen in Sachen Finanzen? Das muss ich jetzt indirekt, weil meine Eltern beide sehr gut verdienen und ich deswegen eigentlich keine Sozialhilfe bekomme, sondern das Sozialamt gibt mir jetzt die Sozialhilfe und holt es wieder bei meinen Eltern. Also eine ganz vertrackte Lage. Ja, weil ich mit denen nichts zu tun haben möchte und nicht abhängig sein möchte. Ich möchte nochmal auf die Einsamkeit zurückkommen, auf der Grund deines Anrufes. Die Bezugsperson, dein Ex-Freund, wie oft besucht er dich? Das ist ganz unterschiedlich. Also der wohnt und arbeitet auch in der gleichen Stadt. Also er kommt vielleicht so zweimal die Woche ungefähr vorbei. Das heißt, er muss sich auch versorgen mit den Lebensmitteln und so etwas. Also wenn er für sich einkaufen geht am Wochenende, kauft er für mich mit. Mhm. Bleibt er denn lange bei dir oder heute? Das ist ganz unterschiedlich, wie er Zeit hat. Also er bleibt da und wir gucken irgendwie einen Film oder so oder wir kochen was zusammen. Also gut, aber die restliche Zeit ist eine große Zeit, in der du wirklich dann ganz alleine bist. Was machst du? Da bin ich was machst du? Fernsehen gucken, den Computer setzen und gucken, dass der Tag irgendwie rumgeht. Telefonieren ist auch nicht viel drin. Nee, natürlich, also ich muss die Rechnung ja auch bezahlen, deswegen. Was macht diese Einsamkeit mit dir? Seit einem Jahr kaum Kontakt mit Menschen. Sie macht mich so langsam wahnsinnig. Weil das Schlimme ist halt einfach, ich bin von Natur aus ein recht kommunikativer Mensch und habe auch total gern mit Leuten zu tun. Ich habe ja, wie gesagt, auch Krankenschwester und nutze dann ja alles Berufe mit Menschen. Ich merke das auch so, wie du redest. Das ist ja sehr, sehr offen und frei eigentlich. Und sag mal, wenn ich jetzt ein Mensch wäre, es gibt ja Menschen, die leben gerne alleine oder haben nicht so gerne Kontakt mit anderen Leuten. Dann könnte ich vielleicht mit der Situation besser umgehen, aber so bin ich eigentlich nicht. Und du sagst selbst, dass du Krankenschwester gelernt hast, dass du angefangen, also dass du in diesem Bereich drin warst. Jetzt liegt natürlich die Frage ganz nahe, hast du denn also wenn du sensibilisiert bist, auch mit dem Bereich Medizin, noch nie einen Psychologen oder einen Psychiater? Doch, habe ich schon. Also ich habe, als ich damals von zu Hause ausgezogen bin und dann auch allein gewohnt habe, Psychologen gehabt, aber der meinte, ach, ist ja nicht alles nicht so schlimm. Gut, dann habe ich ihn gewechselt und dann der meinte dann, ach Gott, sie armes Mädchen, so Selbstmitleid. Er hatte sehr Mitleid mit mir, was ich alles durchgemacht habe, aber das hat mir ja auch nichts gebracht. Dann kam ich zu einer, mit der kam ich eigentlich ganz gut klar und da habe ich mich einigermaßen gefangen. Und da habe ich für meine Verhältnisse dann eigentlich recht normal gelebt. Aber für normale Menschen, jetzt in Anführungszeichen, wäre das gar kein normales Leben gewesen, aber ich konnte damit umgehen. Ich hatte immer noch Angst, wenn ich rausging, aber ich habe gedacht... Du hast es gemacht. Und warum hast du diesen Kontakt nicht mehr zu dieser Frau? Weil ich erstmal jetzt gar nicht mehr in der Stadt wohne. Ach so. Und mein Problem ist auch, also ich wohne jetzt hier in Karlsruhe, da gibt es auch jede Menge gute Psychologen. Und Problem ist, ich kann ja nicht hin. Ja, aber ich glaube, das kann man lösen. Lea, meine laienhafte Meinung oder Einschätzung zu dem, was du erzählt hast, ist, dass du ganz, ganz, ganz dringend ich würde sogar sagen, in eine psychosomatische Klinik musstest. Lass mich das erzählen. Ja, okay. Es ist natürlich eine absurde Situation. Du sagst, ich kann da nicht hingehen. Aber ich weiß, dass es für solche Fälle auch Psychologen gibt, die das erstmal per Telefon machen, um den Patienten so weit aufzubauen, um ihn irgendwo dann hinzubekommen, sei es in eine Klinik oder in eine Praxis. Ein Jahr so gelebt, wie du lebst, vor allen Dingen, wo du gar kein introvertierter Typ eigentlich bist. Nein, gar nicht. Das macht dich ja völlig fertig. Ja, Es wird dich völlig kaputt machen, wenn du es noch weiter so machst. Ich habe halt auch einfach die Panik, sage ich mal, die einzige Bezugsperson, die ich jetzt noch habe, da male ich mir halt manchmal aus, lass einfach mal in den Fuß brechen oder irgendwas, keine Ahnung. Dann hängst du völlig alleine da. Ja. Ist eigentlich diese Beziehung zu diesem Mann kaputt gegangen als Beziehung wegen deiner Angsterkrankung? Nee, so direkt kann man nicht sagen. Durch die ganzen Begleitumstände hat es dann vielleicht mit eingeflossen. Also ich war letztes Jahr schwanger von ihm, ungeplant, hatte eine Fehlgeburt und dann hat sich das bei mir alles wieder so richtig ausgelöst. Es ist vielleicht auch dadurch auseinandergegangen, aber nicht deswegen. Liebst du ihn noch? Nee, darüber bin ich wirklich... Es war dann auch nicht so eine tolle Trennung und das ist ja auch das, was mich innerlich so wahnsinnig macht. Ich bin von diesem Menschen abhängig. Ich weiß aber, er macht es gerne, das weiß ich. So, und genau deshalb muss was passieren, Lea. Ja. Erster Schritt war schon mal, dass du hier angerufen hast. Ja, ich habe es lang versucht. Ja, ist ja nur auch schon mal ein großer Schritt, glaube ich, wenn man in einer solchen Situation ist, wie du es bist. Und nee, jetzt... Bitte, ja? Ich wollte gerade sagen, das ist für mich eben, natürlich, klar, das ist ein großer Schritt, wenn man nervös ist, so im Fernsehen oder so. Mhm. Das ist für mich an sich kein großer Schritt, weil ich mich ja gerne mitteile. Ich habe ja gerne Kontakt, ne? Das ist ja... Klar, ich meine, das ist jetzt der erste Schritt, hoffe ich mal, zu weiteren Schritten. So meinte ich das. Jetzt bitte ich dich gleich, mit meinem Psychologen zu unterhalten. Ja. Der dir dann all diese ganzen Verfahren erklärt, Telefon, Psychotherapie erstmal und so weiter. Ich glaube wirklich, dass du in eine Klinik musst. Ja, nee, also ich wehre mich da auch grundsätzlich nicht dagegen. Ich hatte halt einfach nur auch mal ein Horrorerlebnis, dass ich, wie gesagt, in der psychosomatischen Klinik war und die war halt einfach ziemlich weit weg von mir entfernt und die Fahrt dorthin war einfach schon mal ein Höllentrip und als ich dann dort war, war ich überhaupt nicht fähig, mich auf irgendwas einzulassen, weil ich unter so einem Pegel... So, deswegen sage ich auch, dass so etwas ganz vorsichtig und behutsam eingeleitet werden muss. Das heißt, das Tollste wäre, wenn du einen tollen Psychologen fändest, mit dem du per Telefon dich erstmal aufbauen lassen kannst, um dann weitere Schritte zu planen. Aber das kannst du alles viel besser gleich mit meinem Psychologen bereden. Ich habe nur eine Frage, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Wenn irgendwie Leute aus meiner Umgebung, also ich komme aus Karlsruhe zuschauen, die Interesse haben, sich mit mir Kontakt aufzunehmen, weil ich bin so wirklich ein ganz normaler Mensch eigentlich. Ja, also per Telefon gerne mit Kontakt. Per Telefon oder wenn sie in Karlsruhe sind, dass man sich dann einfach auch mal irgendwie sieht, natürlich jetzt momentan bei mir. Ja. Die einfach Interesse haben. Klar, daran. Das können wir gerne weitergeben an dich, wenn sich für uns Leute melden. Also die Lea wohnt im Raum Karlsruhe. Also ich wohne genau in Karlsruhe. Genau in Karlsruhe. Oder telefonisch ist es dann ja auch ganz egal, wo jemand wohnt, wenn er gerne mit dir reden möchte. Ne? Gut, Lea, du legst bitte auf und Johannes ruft dich gleich an. Okay, ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Hallo, Michael. Hallo. 27 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, morgen. Dein Thema. Ja, meine Frau, die hat gestern eine Fehlgeburt gehabt, so sechste Schwangerschaftswoche ungefähr. Mhm. Ja, es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, dass die Behandlung im Krankenhaus, die war ziemlich schlecht, die hat uns nicht gefallen. Und das zweite ist, mein Problem ist hauptsächlich eigentlich jetzt, dass ich nicht weiß, wie ich meiner Frau am besten helfen kann. Mhm. Wo ist denn deine Frau im Moment? Die ist auch am Telefon jetzt. Die ist auch am Telefon? Die ist am Handy, ja. Und die heißt Nadine, ne? Ja, genau. Das habe ich nämlich gerade hier gelesen auf meinem Bildschirm. Ja, hallo Nadine, du bist 23 Jahre alt. Ja, hallo. Erzähl doch mal erst von dir, was im Krankenhaus da passiert ist und was dir überhaupt nicht gefallen hat. Ja, ich hatte seit 7:30 morgens Blutung und dann sind wir ins Krankenhaus. Und ja, da wurde ich von einem Arzt zum anderen geschickt und dann hieß es, ich hätte strengste Bettruhe und ja, weiß ich nicht. Und dann erst um 3 Uhr habe ich mein Bett bekommen und 3:30 war die Fehlgeburt. Um 3 Uhr erst das Bett bekommen? Ja. Mhm. Und dann hat man mich eigentlich nur noch wie so ein Stück Fleisch behandelt in OP rein und... Wie hast du diese Fehlgeburt genau in Erinnerung? Ich hatte starke Schmerzen, hatte noch eine Schwester gerufen, dass es immer stärker wird mit dem Blut. Mhm. Und dann sagte sie, sie holt sofort einen Arzt und der Arzt kam dann auch fast eine Stunde später. Ja, und dann hat er einen Ultraschall gemacht und sagte, dass dann die Frucht weg ist. Also. Der Arzt kam auch erst eine Stunde später? Ja. Das ist ja eigentlich unglaublich, ne? Wenn jemand in einer solchen Notlage ist. Ja, das war denen auch völlig egal, ob ich da rumgeweint habe oder sonst was. Hat sich eigentlich keiner um mich gekümmert. Mhm. Und dann bist du in den OP gekommen? Ja. Mhm. Und das ist, ich habe eigentlich nur noch gedacht, so jetzt kriegst du erstmal nichts mit. Und danach habe ich dann gedacht, obwohl ich ja wusste, dass das Kind schon vorher abgegangen ist, dass, weiß ich nicht, dass man es da halt in dem Moment entfernt hat. Also. Mhm. Du hast eine Narkose bekommen, eine leichte Narkose? Genau. Wie war es dann, als du aus diesem Dämmerschlaf oder der leichten Narkose wieder erwacht bist? Ich fühlte mich ganz schlecht, ganz dreckig. Warum dreckig? Ich habe mich so gefreut, dass ich schwanger geworden bin. Ich habe zwei so Grunderkrankungen und ich werde halt sehr schlecht schwanger. Und wir haben zwar schon einen Sohn, aber der wurde halt durch Hormone gezeugt und... Und ich bin jetzt so halt mal auf ganz normalen Wege schwanger geworden und das war wunderbar. Ja. Also das sind jetzt ganz viele Sachen auch. Einmal diese schlechte Behandlung, gerade in einer solchen Situation wünscht man sich ja, dass man adäquat behandelt wird, ne? Und auch ordentlich und menschlich behandelt wird. Da war's das war dann, überhaupt nicht. Da warst du dann aber wirklich in einem ganz falschen Krankenhaus und in ganz falschen Händen. Also es hat auch überhaupt gar nicht, also niemand die Lage so ernst genommen. Es war so, ach ja, ne, und Ja, und wir gehen so noch zum Narkosearzt sicherheitshalber, falls es dann doch richtig eine Fehlgeburt wird. Und obwohl der Arzt 3 Minuten vorher gesagt hat, sie haben strengste Bettruhe. Und dann meinte ich irgendwann zu der Schwester, weil ich ja immer noch kein Bett hatte, meinte ich, ja, darf ich noch meinen Mann und meinen Sohn nach unten bringen? Ja, wieso fragen sie mich denn? Ich sag, ja, der Arzt hat doch gesagt, ich habe Bettruhe. Ja, wie? Sie haben Bettruhe? Warum denn? Ja, ich habe Blutung. Ach Mensch, das wusste ich ja gar nicht. Ja, und schwupps, wie wurscht, hatte ich dann ein Bett und... Schlimm sowas, ja. Sehr schlimm. Michael, das heißt, du warst auch mit dem Krankenhaus. Ja. Ja. Und hast das alles dann auch mitbekommen und auch die Nadine dann in Empfang genommen, als sie aus dem OP wieder rauskam? Ja, also ich war kurz bevor sie ihr Bett bekommen hat, so lange war ich noch da. Und ich musste dann nochmal kurz zur Arbeit und war dann hinterher wieder da, bevor sie zur Operation kam und danach war ich dann halt da. Als sie dann aufgewacht ist. Und das war gerade deine Frage oder deine Überlegung auch, wie kannst du Nadine jetzt auffangen und was kannst du für sie tun? Ne? Genau. Ja. Das ist natürlich eine schlimme und traurige Sache. Ja. Vor allen Dingen, wenn es so schwierig ist, für euch schwanger zu werden und wenn es nun denn mal geklappt hatte, dass das jetzt so und dann auch noch unter diesen Umständen geendet hat. Ihr seid aber ein Paar, das sich sehr lieb hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, das höre ich schon so, wie ihr miteinander redet und wie ihr redet. Und ihr habt schon ein Kind. Ja. Ja, wie alt ist das? Erst ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Also noch ganz klein. Ja. Und alles fit? Ja, Teil. Ist ein super Sonnenschein. Ja. Ich meine, ich glaube, dass man in solchen Situationen man nach vorne gucken muss, wenn es auch immer so platt klingt, wenn man das sagt. Und auch immer dahin gucken muss, was man hat. Ihr habt eine glückliche Beziehung, eine glückliche Liebe, was schon Gold wert ist. Und ihr habt ein gesundes Kind, was auch Gold wert ist. Und wenn du jetzt wirklich mit vielleicht noch einer Portion mehr Liebe zu Nadine stehst, glaube ich, dass ihr beiden das so wie ihr gestrickt seid, wie ihr mir rüberkommt, hier in dem Telefonat. Wir kennen uns nicht lange, ein paar Minuten, aber es erscheint mir so. Schafft ihr das, kriegt ihr das auch hin. Das ist jetzt natürlich, das ist gerade mal ein Tag her und dann ist das alles noch bitter und dann die schlimmen Erfahrungen im Krankenhaus. Und wenn es mit dem Kind geklappt hat, klappt es ja vielleicht beim nächsten Mal auch, bei einem nächsten Mal, dass Nadine nochmal schwanger wird. Ich weiß nicht, es wird bestimmt schwer. Ja. Also weil ich weiß, beim nächsten Mal, wenn dann nur wieder mit Hormone und... Weißt du, und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, ist, du bist wohlauf, ne? Du bist körperlich wohlauf. Aber seelisch überhaupt nicht. Seelisch überhaupt nicht, klar. Aber körperlich bist du es. Also ich denke, dass es völlig normal ist, wenn man erstmal ein paar Tage, vielleicht auch eine Woche oder ein paar Wochen niedergeschlagen ist und traurig. Mhm. Aber habt euch richtig lieb, so wie ihr das schon immer gehabt habt. Oder noch mehr als sonst. Und freut euch an eurem Kind, das ihr habt. Und vielleicht gibt es ganz neue Entwicklungen in ein paar Jahren. Und bei mir ist es halt so, ich merke, dass ich allen möglichen Leuten und vor allem auch mir selber ganz viele Schuldvorwürfe mache. Also ich versuche irgendwie allen die Schuld zu geben, vor allen Dingen mir. Aber das ist natürlich objektiv gesehen wahrscheinlich völliger Unsinn, ne? Ich weiß, aber ich kann das nicht abschalten. Ich denke, wenn die Ärzte eher gehandelt hätten, hätte man noch was machen können. Oder wenn... Ja, wenn die Ärzte eher gehandelt haben. Du hast ja richtig gehandelt. Du bist ja schnell genug ins Krankenhaus gefahren und hast dich in die Obhut der Ärzte begeben. Das heißt, letztendlich hättest du gar nichts anderes tun können, Nadine. Aber die haben einen so behandelt, so, ach ja, meine Güte, jetzt ist halt passiert. Und tschüss, haben sie heute Morgen auch gesagt, jetzt fühlen sie sich wieder gut, jetzt können sie ja raus. Ist das vielleicht für euch auch ganz gut wäre, wenn ihr gerade in dieser belasteten seelischen Situation mal für eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, dreimal mal zu einer Eheberatung geht, zu jemandem, mit dem ihr mal zu dritt so richtig in Ruhe reden könnt. Wir können ja leider nicht so ganz lange reden hier, weil das dann eine Live-Sendung ist. Ist klar. Ich glaube, dass das auch ein guter Ansatz noch wäre, wenn ihr dann nicht selbst mit zur Rande kommt. Und wie sieht das denn eigentlich aus? Könnte man auch über euch irgendwie Kontakte zu Frauen bekommen, die halt auch Fehlgeburten hatten? Ja, das können wir gerne machen, wenn sich jemand bei uns meldet, dass wir den Kontakt dann zu dir herstellen. Das könnte ich dir ganz toll. Das könnte ich dir versprechen, Nadine, auf jeden Fall. Also irgendwie nur, dass man vielleicht mehr ein bisschen Kraft gibt, wie man... Ja, wobei ich auch glaube, dass es bestimmt Selbsthilfegruppen gibt von Frauen, die sowas erlebt haben. Ich mache einen Vorschlag. Du unterhältst dich mal kurz nochmal mit meinem Psychologen. Der weiß auch in Sachen Selbsthilfegruppen ganz gut Bescheid. Und der kann dir vielleicht dann noch einen Tipp geben, Nadine. Ja, okay, und das auch Michael. Toll. Ja. Ihr beiden, von Herzen alles Gute. Legt auf und wir rufen gleich wieder an. Okay, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Alice. Nicht Alice, sondern Alice. 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Schreibt sich das A-L-I-S? Nee, A-L-I-C-E. Ah. Alice. Alice. Genau. Meine Liebe, um was geht's? Ja, es geht um meinen Freund. Also er hat sich tierisch verändert, seitdem wir zusammen ein Kind haben. Wir sind auch noch nicht allzu lange zusammen. Ich wurde ziemlich schnell schwanger und naja, ich weiß halt nicht. Ihr werdet also früh schwanger, Mensch. Das ist ein Ding, was wir heute schon gehört haben, heute Abend hier. Ja, ich habe das schon mitgekriegt. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich halt entschlossen, es zu behalten, also wir beide. Und sind dann auch zusammengezogen. Ich bin in seine Richtung gezogen, also meine Familie. Ich habe keine Freunde hier, ich habe gar nichts. Die stehen zwar alle hinter mir, aber sind alle sehr weit weg. Und seitdem er seine Arbeit verloren hat, das ist noch schlimmer. Also er schlägt mich, wenn wir uns streiten. Und Wie alt ist das Kind? Das Kind ist 6 Monate. Sechs Monate, ja. Und am liebsten würde ich auch einfach gehen, aber ich weiß nicht, wie ich hier alles stehen und liegen lassen soll, ohne dass er es mitkriegt. Weil wenn er es mitkriegt, dann glaube ich nicht, dass es mir lange gut geht. Ich habe es gerade nicht so ganz verstanden. Wohnt ihr in einer Wohnung oder seid ihr nur nebeneinander gezogen? Nee, wir wohnen in einer Wohnung. Ihr wohnt in einer Wohnung. Ja, da er schon ziemlich aggressiv ist, haben ihn damals unsere Eltern, seine Eltern rausgeschmissen. Mhm. Wir haben vorher bei ihm gewohnt. Und naja, und jetzt haben wir uns eine Dreizimmerwohnung genommen und seitdem ist alles noch schlimmer, weil er hat jetzt auch keine Leute mehr, keine Familie mehr. Mhm. Die haben ihn verstoßen sozusagen, mit Recht. Wie geht er denn mit dem Kind um? Naja, ab und zu vielleicht mal eine Stunde am Tag beschäftigen, aber er wickelt ihn nicht, er füttert ihn nicht. Mhm. Macht eigentlich gar nichts. Das heißt, eigentlich ist das eine Abwehrhaltung und eigentlich will er nicht haben. Ja, ab und zu wird es schon mehr, aber ich weiß nicht, wenn der Kleine schreit und wir im Auto sind und da gibt es halt keinen Ausweg, dass man gehen kann, dann schreit er ihn auch an, obwohl der Kleine ja echt, er kann ja nur schreien. Mhm. Ne? Wie war das denn damals, als du ihm gesagt hast? Ja, wie war seine allererste Reaktion, als du gesagt hast, ja, ich bin schwanger? Dass wir es behalten. Bitte? Dass wir das Kind auf jeden Fall behalten. Das war seine Reaktion. Mhm. Das hat mich auch gewundert, aber als ich dann beim Frauenarzt war und also wir haben ja vorher gesprochen beim Verdacht, dass wir es kriegen. Mhm. Und dann war ich beim Frauenarzt, habe ihn dann angerufen, dass ich wirklich schwanger bin. Und dann war seine erste Frage, ob man noch abtreiben kann. Mhm. Also damals war es dann wieder andersrum, aber seitdem hat er sehr hinter dem Kind eigentlich immer gestanden, obwohl die Schwangerschaft auch nicht sehr schön war. Warum war die nicht schön? Ja, er hat mir auch angefangen zu schlagen damals. Und während der Schwangerschaft? Ja. Da fing das eigentlich noch mehr an und ich weiß nicht. Wieso, Alice, bist du dann überhaupt mit diesem Mann noch zusammengeblieben, wenn er dich während der Schwangerschaft sogar geschlagen hat? Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich wollte halt auch das, also ich habe damals einmal halt noch bei seinen Eltern gewohnt. Und na, die haben davon zwar nichts mitgekriegt, aber ich weiß nicht, dieses Familienverhältnis war schon sehr schön. Und naja, hat damals halt mit den Drogen aufgehört. Die haben auch eine Rolle gespielt. Und er hat mit Drogen aufgehört. Ja, und also wegen mir und wegen dem Kind. Man meinte, dann hört er auf jeden Fall auf. Und dann habe ich immer das darauf geschoben, weil viele Menschen werden ja aggressiv, wenn sie mit Drogen aufhören. Welche Drogen hat er genommen? Ja, vieles. Und damals hat er halt nur noch Hasch geraucht. Aber auch harte Sachen, Heroin, Koks? Ja, schon. Ja. Also gespritzt oder sowas nicht. Ja. Aber es war halt vor meiner Zeit, bevor wir überhaupt zusammen waren, dass er sowas genommen hat. Aber ich glaube, er würde immer noch Koks nehmen, wenn er könnte, finanziell. So, jetzt ist die Situation so, dass sich das eben nichts verbessert hat, sogar noch verschlechtert hat. Genau. Dass die Situation zwischen euch sehr angespannt ist und er dich nach wie vor in regelmäßigen Abständen schlägt. Ja. Wie schlägt er dich? Ja, mit der Faust. Also wohin schlägt er dich mit der Faust? Ins Gesicht. Ins Gesicht. Also meine Nase war neulich ziemlich angedellt. Und naja, dann neulich hat er mit einem Buffalo-Schuh mir in den Rücken geschlagen dreimal. Da wo er trifft, schlägt er halt, er geht mir auch hinterher oder rennt mir hinterher und schlägt mich. Hat er dann Alkohol getrunken? Nein. Weil das ist völlig klar alles. Ja, er meinte, ich würde ihn provozieren und hätte es zurecht. Also ich würde es verdienen. Und die Anlässe sind vermutlich geringfügig, das sind Kleinigkeiten. Ja, das sind Kleinigkeiten, weil ich kann nicht mit ihm reden, ich konnte noch nie mit ihm über Probleme reden. Und das kleine Kind von 6 Monaten sitzt dann unter Umständen daneben und... Nee, das ist immer draußen, dafür sorge ich. Also, das ist immer draußen. Also einmal war es dabei und das war, wo er mich mit dem Buffalo-Schuh geschlagen hat und da hat er selber gemerkt, weil das Kind hat sofort ganz krass angefangen zu schreien, weil es halt in meinem Arm lag und hat die Situation wohl auch wirklich mitgekriegt und da hat er es wohl dann auch bereut, aber... Wie oft kommt das vor in der Woche? Na, 1 bis 2 Mal, also nicht wirklich jede Woche, aber... Na, immerhin. Ja. Und wenn es alle 14 Tage vorkäme? Eben. Ist es ja völlig ausreichend, um ein Urteil sich zu bilden. Entschuldigt er sich dann, du hast gerade gesagt, Maler, entschuldigt er sich immer oder kommt das nur selten vor? Er entschuldigt sich danach schon, aber dann im nächsten Streit sagt er mir, dass ich es verdient hätte, beim letzten Mal. Also was empfindest du für diesen Mann? Noch oder überhaupt? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass es einfach nur Gewohnheit ist. Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Alice, dass du so schnell wie möglich da raus musst aus dieser Beziehung, aus dieser Wohnung. Das will ich ja auch eigentlich, nur das Problem ist halt, da er arbeitslos ist, ist er den ganzen Tag zu Hause. Und ich habe auch schon mit meiner Mutter drüber gesprochen, die hat ähnliche Erfahrungen früher gemacht. Mhm. Und naja, es geht halt einfach nicht so, dass ich ihm sage, ich gehe jetzt, weil die ganzen Sachen, die in dieser Wohnung stehen, gehören nur mir. Mhm. Und das dauert schon ein bisschen länger, die auszuräumen. Und ich denke auch immer, er hat danach gar nichts mehr. Er hat halt keine Familie das mehr. Das ist dann sein Problem. Ich weiß. Das ist sein Problem, das muss er ausbaden. Und er hat das alles verursacht. Wenn er sich anders verhalten hätte, könntet ihr ein gutes Paar sein, die zusammen leben und ihr Kind aufziehen. Ne? Ja, ich habe ihm neulich auch gesagt, entweder gibt es eine Partnerberatung, halt so Psychologen, oder ich trenne mich von ihm. Und er meinte, ja, dann trenne dich doch. Ja. Super. Ja, aber was willst du noch mehr? Ich bin sowieso immer erstaunt, immer, ich sage es auch immer wieder, wenn ich solche Geschichten höre von Frauen, wie lange manche Frauen jetzt in dem Fall bei dir auch, du, bei solchen Männern, warum ihr so lange bei solchen Männern bleibt. Ich weiß nicht, mein Stiefvater hat mich auch damals geschlagen und die vordere Beziehung, die ich vor meinem jetzigen Freund hatte, der hat mich auch geschlagen. Man schlägt verdammt nochmal keinen Menschen, man schlägt keine Frau, man schlägt umgekehrt auch keinen Mann. Richtig. Und wenn das schon einmal vorgekommen ist in einer Beziehung, finde ich, sind schon alle Alarmsignale sollten eingeschaltet sein. Und wenn es sogar häufig vorkommt, ist das für mich ein ganz klares Ding, dass diese Beziehung beendet werden muss, wenn der andere nicht bereit ist, sich zu bessern. Aber es ist ja offensichtlich ja nicht. Da gibt es keine Entschuldigung für und gar nichts, da geht man einfach. Ich habe auch neulich mit dem Jugendamt telefoniert und die haben mir auch geraten, also entweder soll ich gleich sofort gehen oder ich meinte halt, dass mir die Sachen, die materiellen Dinge, die hier sind, schon sehr wichtig sind, weil meine Eltern mich ziemlich unterstützt haben in dieser Wohnung und uns die Küche sozusagen erstmal bezahlt haben. Ich bezahle hier bei denen ab und wenn ich einfach so gehe, ich glaube nicht, dass irgendwelche Sachen hier noch heile bleiben würde, weil... Auf wen ist die Wohnung denn angemietet? Auf welchen? Auf uns beiden, das ist ja auch noch ein Problem. Mhm. Gut, das sind alles formale Probleme. Die sind kompliziert, aber die sind lösbar. Die dürfen nicht Grund sein, dass du nicht von diesem Mann weggehst. Da musst du dich reinknien und da musst du dich durchbeißen, dass das irgendwie geregelt wird. Aber eine Küche ist letztendlich auch völlig egal, wenn du nur deinen Frieden hast und dass du nicht geschlagen wirst. Dann schmeißt die Küche in den Wind. Es geht um dich, es geht um deine Gesundheit, es geht um dein Leben, um deine Gefühle und letztendlich auch um die Gefühle deines Kindes. Ich weiß. Möchtest du vielleicht noch ein paar Ratschläge von professioneller Seite haben? Dann würden wir dich gleich nochmal anrufen. Ja, anrufen, heute ist etwas schlecht, da er auch drüben schläft. Ach so. Wenn das Telefon zweimal klingelt, weiß ich nicht, ob er irgendwann aufwacht. Okay, dann lassen wir das. Ich glaube, ich habe es auch klar genug gesagt und letztendlich denkst du es ja auch so, ne? Nur der entscheidende Schritt ist noch nicht passiert. Ja, also im Kopf bin ich schon eigentlich so weit und nehme auch Kontakt zu alten Freunden auf und so. Und ich plane eigentlich nur noch meine Zukunft in Gedanken. Also ich bin auch sehr abweisend zu ihm. So soll es auch sein. Alice, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche alles Gute. Ja, danke. Und zieh das volle Kanne durch, was wir jetzt besprochen haben. Okay. Alles danke. Gute. Tschüss. Das war's für heute. Meine Lieben, und für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Kerstin Klinger, Jens Diegel, Jan Grefe zu Baringdorf, Christian Part, Dorit Herber und Anna Hüsch-Kraus. Thema nächste Woche Dienstag. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Orte, die mein Leben verändert haben. Orte, die mein Leben verändert haben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und hoffe, dass wir uns wiedersehen und wieder hören in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.